Das Strahlen in deinen Augen, das Lächeln in deinem Gesicht, dein Atem in meinem Nacken, unser Verlangen im Kerzenlicht. Heute Abend sind wir zusammen, ist das sehr nur du und ich. Ich muss es dir offenbaren, drei Worte nur für dich. Te voglio bene, heißt ich liebe dich, dies gesteh ich dir im Stern. Es fühlt sich so an.